Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 482, an Schiller. Es ist mein recht herzlicher Wunsch, dass sich die Stimmung zu einer poetischen Arbeit recht bald wieder bei Ihnen finden möchte. Leider ist Ihre Lage im Garten von einer Seite so ungünstig, als sie von der anderen günstig ist, besonders da Sie sich mit dem Bauen eingelassen haben. Ich kenne leider aus früheren Zeiten diese wunderbare Ableitung nur allzu sehr und habe unglaublich viel Zeit dadurch verdorben. Die mechanische Beschäftigung der Menschen, das handwerksmäßige Entstehen eines neuen Gegenstandes unterhält uns angenehm, indem unsere Tätigkeit dabei null wird. Es ist beinahe wie das Tabakrauchen. Eigentlich sollte man mit uns Poeten verfahren, wie die Herzoge von Sachsen mit Luthern, uns auf der Straße wegnehmen und auf ein Bergschloss sperren. Ich wünschte, man machte diese Operation gleich mit mir, und bis Michael sollte mein Tell fertig sein. Da das elegische Sylbenmaß sich nach allen Seiten hin bewegen lässt, so zweifle ich gar nicht an einem glücklichen Erfolge einer lyrischen Behandlung. Ich erinnere mich schon selbst in früherer Zeit, eine ähnliche Intention gehabt zu haben. Aus der Beilage sehen Sie, dass unser erster anaglyphischer Versuch gut genug geraten ist. Der Abdruck ist nur aus freier Hand gemacht. Wo das Kreuzchen steht, ist er am besten geraten, und Sie werden leicht sehen, dass sich diese Arbeit sehr hoch treiben lässt. Der Einfall macht mir viel Spaß. Fasius ist gerade der Mann, um so was auszuführen, und unser Meier, indem er weiß, was sich in dieser beschränkten Art tun lässt, wird durch seine Zeichnung das Unternehmen heben. Wir wollen zum Almanach eine ähnliche, jedoch sehr reiche Decke besorgen. Sie soll alsdann auf farbig Papier abgedruckt und mit harmonierenden Farben illuminiert werden. Das alles zusammen wird nicht teurer zu stehen kommen als eine Kupferdecke mit Stich und schwarzem Abdruck. Ich bin überzeugt, dass, wenn es einmal im Gange ist, so muss es, besonders da nun viele Bücher geheftet ausgegeben werden, sich als Deckenzierat sehr weit verbreiten. Übrigens habe ich mich diese Zeit mit Redaktion meiner eigenen und der Meyerschen Aufsätze beschäftigt. In 8 Tagen wird das erste Manuskript abgehen. Indem ich mich daran halte, so wird zugleich das nächste Stück fertig, und ich sehe von dieser Seite einen weiten Raum vor mir. Diese Tage habe ich mehrere Stunden mit Herrn von Marum zugebracht. Es ist eine gar eigne, gute und verständige Natur. Er hat sich viel mit Elektrizität abgegeben. Ich wünschte, dass er länger hier bleiben könnte, so würde man auch mit diesem Teil geschwind zu Rande sein. Er empfahl mir den 3. Teil seiner Schriften, in welchem die neuesten Resultate dieses wichtigen Kapitels der Naturlehre aufgezeichnet seien. Eins will ich nicht leugnen, dass mich indessen die Redaktion der Meyerschen Arbeiten unglücklich macht. Diese reine Beschreibung und Darstellung, dieses genaue und dabei so schön empfundene Urteil fordert den Leser unwiderstehlich zum Anschauen auf. Indem ich diese Tage den Aufsatz über die Familie der Niobe durchging, hätte ich mögen anspannen lassen, um nach Florenz zu fahren. Die Romane der Frau von Stahl kenne ich. Es sind sind wunderliche, passioniert gedachte Produktionen. Ich war diese Tage mit Meiern in einer kleinen Differenz, über die wir uns noch nicht ganz ausgesprochen haben. Er behauptete, dass sogar das genialisch-naive in einem gewissen Sinne durch Schule überliefert werden könne, und er mag wohl recht haben, wenn man den Ausdruck nur so motiviert, dass die Aufmerksamkeit des Künstlers von frühen Jahren an auf den Wert desselben in der bildenden Kunst gerichtet werden könne und solle. Sonderbar scheint es freilich, dass in unserer Zeit sogar die Idee davon völlig verloren gegangen ist, wie aus dem neulichen Vorschlag Dannäckers zu einem Bas-Relief erhellet und wie uns in Gesprächen mit Touré, welcher der Repräsentant einer großen Masse ist, indem er Künstler und Publikum zugleich vorstellt, aufs Neue so sehr aufgefallen ist. Sein Jahrhundert kann man nicht verändern, aber man kann sich dagegen stellen und glückliche Wirkungen vorbereiten. Einer meiner nächsten Aufsätze soll den Titel führen »Über die Hindernisse, die dem modernen Künstler im Wege stehen, vom Gestaltlosen zur Gestalt zu gelangen«. Der Raum lässt mir nur noch ein Lebewohl zu. Weimar, am 21. Juli 1798. G.